Zweitens, die Fälschungstaktik der dreifachen Variation. Die Taktik des absichtlichen Widerspruches, das heißt der bewussten Variation eines Tatsachenthemas, erstreckt sich, wie wir bereits mehrfach erfahren haben, zum Beispiel hinsichtlich der Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu, des Geburtsortes Jesu, der Erscheinungen des Auferstandenen, bis in die feinsten Verzweigungen der erdichteten Handlung. Eine Besonderheit des absichtlichen Widerspruches äußert sich nun in bewusst dreifacher Variation desselben Gegenstandes, und zwar nach dem Schema A, B, A, B. Wir zeigen an einem Beispiel, wie das gemeint ist. Innerhalb der mit Markus 1,32 beginnenden Erzählung und damit verbunden in den Parallelberichten bei Matthäus und Lukas findet sich folgende Dreifachvariation. Markus: Es werden alle Kranken herbeigeschafft und viele von Jesus geheilt. Matthäus: Viele werden gebracht und alle geheilt. Lukas: Es werden alle herangebracht und auch alle geheilt. Man könnte bei einem derartigen Vorkommnis an Zufall denken. Aber ein anderes Beispiel zeigt dieselbe Taktik. Markus 13,1 berichtet: Einer der Jünger habe Jesus auf den Tempelbau aufmerksam gemacht. Nach Matthäus sollen jedoch alle Jünger herangetreten sein, um dem Meister den Bau zu zeigen. Lukas schlägt den Mittelweg ein und erzählt von etlichen Jüngern, die Jesu Aufmerksamkeit auf den Tempel gerichtet hätten. Sind nun noch weitere Belege vorhanden, so scheidet die Erklärung dieser Erscheinung durch Zufall aus und man wird bei solchem Verfahren die bewusste Absicht nicht mehr bestreiten können. Wir führen also weiter an. Nach Markus 8,34 ruft Jesus die Menge und seine Jünger. Matthäus 16,24 erwähnt nur die Jünger. In Lukas 9,23 heißt es unbestimmt alle. In der Erzählung vom epileptischen, mondsüchtigen Knaben, die alle drei Synoptiker auch sonst mit mehrfachen Variationen im Einzelnen bringen, dreht sich die Diskussion um die Frage: Warum vermögen die Jünger, den Dämon nicht auszutreiben? Nach Matthäus 17,20 bezeichnet Jesus den Mangel an Glauben bei den Jüngern als Ursache des Unvermögens. Nach Lukas 9,41 schilt Jesus den Unglauben des verkehrten Geschlechts. Das heißt, den Unglauben des Volkes, einbegriffen den Vater des Knaben. Markus 9,14-29 vermischt beide Ursachen, so dass einmal der Unglaube des Volkes als Hindernis hingestellt, zum anderen aber betont wird, Schuld am Misslingen sei auch, dass die Jünger nicht die richtigen Mittel zur Heilung, nämlich Beten und Fasten, angewendet hätten. In Markus 18-22, Matthäus 9,14-17 und Lukas 33-39 wird die Fastenfrage behandelt. Die Fragesteller bleiben bei Markus unbestimmt, bei Matthäus sind es die Johannesjünger, bei Lukas die Pharisäer. Im Verhör Jesu vor dem Synedrium wird Jesus geschlagen. Nach Matthäus sind es die Mitglieder des Synedriums, die Jesus schlagen. Lukas schildert Verhöhnung und Misshandlung durch die Knechte des Hohen Rates. Markus vermischt, indem er von einigen spricht, wobei im Zusammenhang des Textes darunter sowohl Mitglieder des Rates selbst als auch Knechte verstanden werden. Dass hier kein Zufall, sondern bewusste Variation vorliegt, leuchtet ein. Da auch die Zwei-Quellen-Theorie erledigt ist, so kann man in solchen Fällen auch nicht mehr mit der Erklärung hantieren, Lukas und Matthäus hätten jeweils die Angabe der angeblichen Markus-Vorlage modifiziert. Völlig unerklärt bliebe bei dieser verfehlten These hinsichtlich obiger Beispiele der Zufall, dass jedes Mal ein fein abgestimmter Dreiklang der Variationen hörbar wird. Ein Universalwille offenbart hier planmäßige Konzeption gleichzeitig in allen synoptischen Evangelien. Dieser Dreiklang der Varianten ist nicht in natürlicher Entwicklung entstanden. nicht allmählich mit der zeitlich nacheinander zum schriftlichen Niederschlag gelangten Evangelienmasse in Erscheinung getreten, sondern er ist auf der Klaviatur der erdichteten Evangelien gleichzeitig angeschlagen worden. Die Dreifachvariation stellt keinen dynamischen, sondern statischen Charakter dar und entschleiert uns an einem unscheinbaren Faktum den gemeinsamen Ursprung aller Evangelien. Die wichtige Frage, dynamischer oder statischer Charakter der Evangelienmasse, soll uns noch weiter beschäftigen. Nach herrschender Meinung der Vertreter der Geschichtlichkeit Jesu soll bekanntlich ein historischer Kern von der stetig weiter wuchernden Gemeindelegende allmählich tendenziös umgewandelt und bis auf den Umfang der vorliegenden Evangelien angewachsen sein. In diesem dynamischen Prozess, so lehrt man, bilden die einzelnen Evangelien jeweils erreichte Entwicklungsstufen. Seit Bauer erstmalig die vermeintliche Dynamik der urchristlichen Geistesgeschichte nach dem Begriffsschema der Hegelschen Philosophie in großartiger Einfachheit klarlegte und den Evangelien hiernach ihre zeitlichen Plätze im kirchlich-dogmatischen Geschehen anwies, hat die liberal-theologische Forschung wohl jedes einzelne Faktum dieser angeblichen Entwicklungsgeschichte mehrmals anders rangiert, umgedeutet oder wieder ganz verworfen. Der Entwicklungsgedanke als solcher hat jedoch in diesen Forscherkreisen seine Herrschaft zu behaupten verstanden. Unbewusste oder bewusste Gemeindelegende soll, wie wir wissen, die Haupttriebfeder dieses Entwicklungsprozesses gewesen sein. Wir wissen aber auch längst, dass solches Legendengespenst im wirklichen Leben der Urchristen nicht hätte als heimlich unheimlicher Dichter von Jesusgeschichten umgehen und spuken können. Damit zerspringt unseren Forschern die notwendige Triebfeder des Entwicklungsprozesses. Was nun? Hat man denn nicht angeblich deutliche Anzeichen für die Tatsache der Entwicklung in den Evangelien entdeckt? Und jetzt ergibt sich, dass die Triebfeder nichts taugt, die solche Entwicklung anscheinend in Gang brachte? Wie? Sollte gar die ganze entwicklungsgeschichtliche Betrachtungsweise unerlaubt, falsch, weil gegenstandslos sein?